Zur Linken hingen zwei Räuber, die sie zusammen mit ihm hatten kreuzigen lassen. Die Menschen aber kamen verspotteten ihn. Das war die Stunde, als Jesus zu schreien begann. Sabachthani, rief er, und seine Stimme war noch einmal deutlich und klar. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Einige in der Nähe haben verstanden den Schrei. Ihr ruft nach Elia. Und schon lief einer von ihnen hinzu, ergriff einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn auf einen Rohrstock und hob ihn an seine Lippen. Lasst mich nun, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und der Hauptmann, der in der Nähe stand, blieb gegenüber und mit ansah, wie Jesus starb und sein Leben erlosch, hat gesagt.